12 Minuten. Etwa. Hanno, was will denn die? Wo kommt die denn her? Mensch, die Haushälterin. Ja, das muss die Haushälterin sein. Ich denke, die hat heute frei. Wer weiß, war vielleicht im Kino. Und hinterher noch ein Gläschen Tarragona. Und warum geht sie dann nicht nach Hause? Sicher einer von diesen erbärmlichen, diesen... Leise, Sebald, leise. Der Brotgeber musste mit einem bisschen Fieber ins Bettchen und nun muss sie nachgucken, ob auch sein Lindenblütentee. Ja? Die beiden spähen hinüber zur Silhouette einer Villa. Es ist der Privatsitz des Regierungspräsidenten Temporius. Schon im Dunkeln, nach Verlassen des Arztes, haben sie sich drüben leise zu schaffen gemacht, eine Kiste abgestellt. Dann flammt in einem Fenster Licht auf. Wohnzimmer. Hat sie Pech gehabt. Ihre Schuld. Aber warum knipst sie jetzt an bis zum Ausbau? Bis zur Küche? Jetzt knipst sie wieder aus. Das wäre ja ein schöner Schied. Sie wird die Margarinekiste gesehen haben und gedacht haben, die ist vom Lieferanten abgestellt und muss in die Küche. Taschenlampe. Die Küche. Macht nichts. Besser als Fehlzündung. Komm. Ein Mann tippelt auf dem Sandweg von Dülmen nach Bandeko-Ausbau. Das ist ein einsames Gehöft zwischen Kieferkuscheln und Heidelbeerkraut und gehört dem mausearmen Grafen Ernst Bandeko. Manchmal bleibt der Mann stehen und studiert die Spuren im Sand. Motorrad. Hinwärts. Aber nicht zurück. Der Mann ist auf der Jagd. Heute Morgen hat ein Zettel in seinem Briefkasten gesteckt. Bomben Bandeko. Weiter nichts. Nur Bomben Bandeko. Und nun ist er auf die Jagd gegangen, der Kriminalassistent Perdutzke. Offiziell ist er in Sachen Viehdiebstahl unterwegs. Diesmal will er den Erfolg allein. Diesmal will er auf Beförderung pochen. 52 und noch immer Assistent. Plötzlich bleibt er wieder stehen. Ein offener Opel-Viersitzer quält sich auf dem Sandweg an Perdutzke vorbei. Hinten zwei Männer, offenbar Bauern. Den am Steuer, den kennt er, das ist Pattberg, der Hauptschriftleiter der Zeitung Bauernschaft, die zwar gegen die Roten mistet, was das Zeug hält, die aber kein Mensch liest. Und der neben ihm, der das Gesicht weggewendet hat, der kommt ihm auch bekannt vor. Ah, zu spät, mein Junge. Bist erschrocken. Aber war zu spät. Das Fahndungsfoto, mein Junge. Du bist der Thiel. Bist nach der versauten Ochsenpfändung gefeuert worden und aus Schiss vor der Zeugenaussage oder was weiß ich, aus Rache gegen die Rausschmeißer, bist du auf Tauchstation gegangen. Und jetzt mit dem Pattberg. Sieh an. Perdutzke. Hier bist du richtig, Mutter. Du hast einen Sohn mit goldener Nase. Und Perdutzke legt einen Schritt zu und landet vorm Gehöft des Grafen Bandeko, wo am Tor ein Schild hängt. Hier wohnt Graf Bandeko. Kauft nichts, verkauft nichts und empfängt auch keine Besuche. Und drei blutrünstige Ungeheuer von Hunden toben gegen den Zaun.